Frau Hustekuchens Leben mit Frosch. 14. Juli 2014. Was war der arme Frosch so krank? Jetzt strahlt er wieder, Gott sei Dank. Die Zähne 7 und 8 waren schuld. 39 Grad Fieber, nur geschrien vor Schmerzen und vollkommen fertig, der Arme. Nach Fieberzäpfchen ging dann wenigstens schlafen, aber das nur im sicheren Hafen, in meinen Armen optimalerweise auf mir. Und so war die Nacht dann auch. Fröschlein auf meinem Bauch, wie zu ganz kleinen Mini-Froschzeiten. Nur 7 Kilo schwerer und fast anderthalbmal so groß. Da nichts anderes ging, als meinem kranken Fröschelchen Unterlage, Hafen und Krankenpflegerin zu sein, habe ich etwas erlebt, was ich sehr genossen habe. Frosch und ich haben vollkommen auf der gleichen Wellenlänge geschwungen. Wir waren eins, er und ich, und im Einklang mit uns selbst. Diese Babyblase hatten wir ganz am Anfang auch, und je mehr er von der Welt mitbekam, desto dünner wurde die Blase. Ganz geplatzt ist sie noch nicht, aber meistens sehr dünn. So viel Alltag und Dinge und Hektik um uns rum, da verlieren wir manchmal den Draht zueinander. Die Fiebernacht hat mich entschleunigt und runtergebracht und mich wieder auf das eingenordet, was wichtig ist. Frosch und ich im Einklang. Wir haben uns, als er nicht mehr schlafen konnte, zusammen den Sonnenaufgang auf der Terrasse angesehen und den Vögeln beim Zwitscherkonzert zugehört. Das war so ein inniger Moment. Danke, mein Schatz, für diese Erfahrung. Und danke, dass das Fieber weg und die Zähne jetzt da sind.